Упражнение 3, страница 38. Ist Ihr Freund Buchhalter? Ist er am Sonntag frei? Lädt er Sie zu sich am Sonntag ein? Liegt seine Wohnung im 10. Stock? Bringt Sie der Fahrstuhl schnell hinauf? Unterhalten Sie sich mit Ihrem Freund über dies und das? Hat Ihr Freund einen Fernseher? Erzählt Ihr Freund über seine Dienstreisen? Haben Sie Ihren Freund vor einer Woche besucht?